Folge 23 von 24. Es nimmt ja gar kein Ende. Aber das mit Schrecken. Herzlich willkommen zurück in Ägypten. Man ging früh zu Bett. Sollte der kommende Tag doch vor allen Dingen Albrecht Friedrichsberg, Jupp Straaten und Willi Dahl einiges an Kräften abverlangen. Die Expedition in die geheime Pyramide, das frühe Aufstehen und der lange Ritt. Nun, die Kamele gaben ihr Bestes. Was nicht allzu viel ist. Hallo, die können am Tag bis zu 40 Kilometer zurücklegen, bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 km/h. Sag ich doch, nicht allzu viel. Ja, du könntest ja auch da schultern. Mal schauen, wie schnell du wie weit kommst. Oh, ich bin schon ruhig. In der Spitze schafft ein Kamel 64 km/h. Das schaffe ich nur, wenn ich einen steilen Abhang hinunterkuche. Eben. Und deshalb gibt's jetzt eine Textaufgabe für euch zur Überbrückung. Ich hasse Textaufgaben. Wie lange brauchen eure Kamele für die 15 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 km/h mit Rückenwind und einem zusätzlichen Tragegewicht von 60, 90, 120? So, da könnt ihr in den nächsten 10 Minuten mal ordentlich drauf rumgrübeln. 60, 90, 120. Friedrichsberg, Straaten, Dahl, im Kilo. Ah, bei mir verteilen die sich aber auf 1,87 Meter. Und das erhöht dann bei dir den Luftwiderstand. Unsere ZuhörerInnen werden es schon ausgerechnet haben. Die drei brauchten 2,5 Stunden zu den Gizeh-Pyramiden. Doch wurden sie noch auf der Hälfte der Strecke von Sir Lancelot Smith eingeholt. Der hatte sich, alter Abenteurer, der er nun mal ist, kurzfristig entschlossen, den dreien hinterherzusetzen. Sir Lancelot! Ja, hier bin ich. Und wer Lust auf noch mehr Rätsel hat, wenn Sir Lancelot eine halbe Stunde später losgeritten ist und die Gruppe auf der Hälfte der Strecke eingeholt hat, bei welcher Verleihstation hatte er das deutlich schnellere Kamel ausgeliehen? Hä? Also, meine Herren, die finale Expedition kann beginnen. Mein Gott, ist das staubig hier. Nun, es ist eine Wüste da. Das heißt doch nichts. Da kann man doch mal feucht durchwischen. Also, ich bin herrlich. Fast total wie der Antarktis, nur sandiger. Da musste ich mal Gletscherspalten verrücken. Da gab's die noch. Oh Gott, ist das lange her. Und wie gehen wir das ganze Ding jetzt an? Ruhig. Also, ihr drei steigt erstmal in diese Overalls hier. Bitte schön. So, dazu setzt ihr die Helme mit der Lampe auf. Ihr nehmt ein bisschen Werkzeug. Schaufel, Spitzhacke und jedes andere Zeug. Ich bin doch kein Kamel. Nein, du bist ein Esel. Schwitzen? Das ist ein einziges Zwingen. Ach was, einmal kurz Bauch einziehen und dann den Reißverschluss in einem Rutsch hochziehen. Der Stoff ist elastisch. Meine Güte, sieht zerspackt. Aua. Ich sitze ja wie die Wurst in der Pelle. Freunde, helft mir mal. Wobei, diesen tonnenschweren Steinblock wegtragen? Sehr lustig. Doch bei näherer Betrachtung entpuppte sich der Pyramidensteinblock nur als täuschend echte Nachbildung aus Sperrholz und ein bisschen Gips. Und als sie den Verschluss beseitigt hatten, guckten sie in ein 1 Meter breites und 1,50 Meter hohes Dunkel. Man sieht nicht besonders viel. Wer geht vor? Also ich schon mal nicht. Allerdings möchte ich auch nicht ganz hin. Ich möchte Mitte. Ich möchte auch mit. Und ich bin die Mitte. Also wenn alle Mitte sind, ist keiner vorne oder hinten. Doch, ich bin die innere Mitte und ihr die äußere Mitte. So, könnt ihr bitte einfach losgehen? Ja, ist ja schon gut. Wer geht denn jetzt als Erster? Immer der so Sorgung fragt. Nee. Ich mach das. Wer ist hier schließlich der Abenteurer? Sir Lancelot, klar. Und wer geht nun? Aua! Das war der Tritt in den Hintern. Los, hinterher. Ja, ist ja schon gut. Es war ein fürchterlich enger, düsterer Gang. Spinnen, Mäuse, Skorpione, Schlangen, kleinere Kriechtiere. Immer wieder krabbelte, schlängelte sich etwas an den Wänden oder auf dem Boden um sie herum. Und je tiefer sie in die Pyramide eindrangen, desto stickiger wurde die Luft. Ihre Münder klebten und sie hatten das Gefühl, kaum ausreichend tief atmen zu können. Kurz gesagt, die ganze Situation war eine einzige Zumutung. Das ist eine verdammte Zumutung, ist das. Ich habe schon viel erlebt, aber das hier ist... Je tiefer sie in diese Unterwelt hinabstiegen, je länger sie liefen, je weiter sie sich von der Erdoberfläche entfernten, je bewusster sie sich wurden, wie viele Tonnen Sand und Erde und Pyramide und wie viele Kamele sich über ihnen häuften, desto unheimlicher wurde ihnen die ganze Situation. Hierhin bin ich selbst noch nicht vorgedrungen. Auch keiner aus meinem Team. Ja, war wohl auch sonst noch lange niemand. Seit den Erbauern. Das ist jetzt hier richtig gehend unheimlich. Mir ist es vor allem viel zu eng. Ja, je tiefer wir in die Pyramide eindringen, umso schmaler und niedriger wird es. Also dann, wenn es so weitergeht, stecken wir irgendwann fest. Halt, Moment. Hier geht es nicht mehr weiter. Was? Das kann doch gar nicht sein. Doch, ich stehe hier vor einer gemauerten Wand. Augenblick mal, tretet alle bitte mein Stück zur Seite. Ich will mir das selber anschauen. Alle Lampen bitte auf die Wand richten. Ja. So? Okay. Mhm. Willst du sie jetzt mit künstlichem Licht zum Öffnen bewegen? Ja, so in etwa. Schau doch mal genau hin. Nicht alle Fugen, die die Steine verbinden, sind von gleicher Helligkeit. Und dort oben links erkenne ich etwas dunkler als die anderen Fugen. Und da oben links ist ein Dreieck zu erkennen. Auf der anderen Seite rechts eine Art Auge. Teufel noch, du hast recht. Aber das bringt uns doch überhaupt nicht weiter. Wir sind doch nicht bei den Montagsmalern. Ich fahre jetzt mal mit meinen Fingern die Umrisse der beiden Erhebungen ab. Nichts. Ich drücke das Auge. Ich drücke das Dreieck. Wieder nichts. Schade. Tja, dann drücke ich mal beides. Unter enormem Getöse schob sich vor ihm die Steinwand beiseite und gab einen etwas größeren Raum frei. Eine Art vorgelagerte Kammer. Überall zischelte und krabbelte es, denn der Boden war von Schlangen und anderen Kriechtieren nur so übersät. Ja, tschüss, die Kleine. Autsch! Freunde, habt keine Angst. Dafür habe ich euch die Overalls gegeben. Durch den Stoff können sie euch nichts anhaben. Das soll die geheime Grabkammer der uralten Kaiserin sein? Mit dem Schatz drin? Die Weltentdeckung? Unser Ziel? Ich würde sagen, eher eine Art Zwischenziel. Woran erkennst du das? Daran, dass sich in diesem Raum außer den drei großen Steinplatten uns gegenüber nichts befindet. Und eine dieser Steinplatten ist der Zugang zu der sagenumwobenen Grabkammer. Ah ja, das ist doch jetzt der Moment mit den Flüchen und den schweren Krankheiten und das... Dass man sich mal besser nicht in die Hose macht. Ja, schon passiert. Ja, aber Friedrichsberg, Dahl hat doch recht. Was machen wir jetzt? Öffnen wir eine dieser Steinplatten und es ist die falsche? Kann es das mit uns gewesen sein? Jetzt ist Zeit für den Joker. Willst du das Publikum befragen? Nein, besser. Und mit einem gewinnenden Lächeln zog Albrecht Friedrichsberg aus der Innentasche seiner Jacke Eigen Ulitzner Malik Kosters kleine Kiste mit den Zehen hervor. Oh. Ach, sag bloß, du hast sie aus Ulitzners Zimmer mitgehen lassen? Na klar, mag er auch geflohen sein. Diesen wertvollen Schatz wird er jetzt schmerzlich vermissen. Zeig mal her, Friedrichsberg. Vorsicht. Ja. Auf allen Zehen steht etwas drauf, was uns den Weg in die Grabkammer erklärt. Tja, aber in welcher Reihenfolge müssen wir die Zehen zusammenlegen, dass wir sie richtig lesen können, meine ich? Sie meinen... Ja, wenn wir sie falsch zusammenlegen und also falsch lesen, dann öffnet sich auch die falsche Kammer und das war's dann. Und damit das nicht passiert, mein lieber Davis... Wieder kramte Friedrichsberg in seiner Jacke. Habe ich hier die Aufzeichnungen von Professor Dr. Abraham Ambrosius. Du bist ein Fuchs. Friedrichsberg schlug das alte Buch an einer bereits von ihm markierten Stelle auf. Ich habe gestern als Nachtlektüre bereits daran geblättert und bin auf diese Stelle hier gestoßen. Ambrosius hat sich seit vielen Jahren eingehend mit der Geschichte der Zehen beschäftigt. Hier stehen sowohl alle Namen der Zehenschatzträger, als auch die Geschichte, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Wie es wozu kam? Naja, wie es dazu kam, dass sieben Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, die Schatzkarte dieser Grabkammer unter ihren Zehen tragen. Musst du das jetzt alles vorlesen? Wartet, ich kenne seine Aufzeichnungen gut. Ich kann das kurz zusammenfassen. Ambrosius hatte ja selber einen Teil der Tätowierung unter seiner Zehe. Stimmt, er war der Erste, den wir ohne Zehe aufgefunden haben. Von Eugen Eigen abgetrennt und hier bei den anderen sechs in dieser Box. Ja, Ambrosius hat sich Zeit seines Lebens gefragt, was diese seltsamen Zeichnungen bedeutet. Deshalb wurde er schließlich Archäologe und eines Tages begegneten wir uns bei einem Kongress und fügten eins und eins zusammen. Dein Papyrus und seinen dicken Onkel. Richtig. Er hatte in seiner langjährigen Beschäftigung mit seiner Zehe weitere sechs Zehenträger, die über die ganze Erde verteilt waren, auftreiben können. Zusammen habe ich sie auf diese Expedition eingeladen, aber den Betreffenden nicht verraten, dass sich auch noch andere Zehen-Tattoo-Träger mit ihnen auf dieser Reise befinden. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn vor dem Reiseantritt waren bereits vier von ihnen ermordet worden. Doch zu unserem Glück befinden sich ihre Zehen jetzt ebenfalls in unserem Besitz. Ich wusste, dass wenn ich dich noch in unsere Expeditionsgruppe hole, alles ein glückliches Ende nehmen wird, mein Freund. Und was machen wir jetzt? Wir stehen kurz vor der Grabkammer. Jetzt müssen wir nur noch die Zehen zusammenlegen und dann wissen wir, welche Steinplatte wir beiseite schieben müssen. Ich liebe Puzzle! Ja, und wenn bei der Übertragung auf die Zehen, weil jemand einen Fehler gemacht hat? Du meinst, sich verschrieben hat? Mhm, genau. Oder wir legen die Zehen falsch zusammen. Und dann entfernen wir vielleicht doch die falsche Steinplatte und stürzen dahinter ab und landen in der Schlangengrube. Sowas. Oder es strömen Schimmelpilze oder sonst ein übles Gas aus und wir katzen ab. Oder werden mit einem Fluch belegt. Ja, das kann ich mir alles durchaus vorstellen. Also? Ist Vorsicht geboten. Ich habe mich gestern Nacht, wie gesagt, hochkonzentriert mit den Aufzeichnungen von Professor Ambrosius beschäftigt und die Zehen hatte ich auch. Verdammt. Hm? Willst du sagen, du hast sie schon zusammengelegt? Naja, was soll ich sagen? Ich hatte Langeweile gestern Nacht im Hotel. Und eigentlich, ich bitte dich, eigentlich ist es ja ganz einfach. Erst kommt dieser, dann der, dann der. Albrecht Friedrichsberg legte alle 7 Zehen von links nach rechts vor sich auf den Boden, blickte dann hoch und auf die 3 beinahe majestätischen Steinplatten vor sich, dann wieder auf die Zehen auf dem Boden, wieder auf die mannshohen Steinplatten, die er von links nach rechts und von rechts nach links immer wieder anschaute. Dann nickte er und sagte voller Kraft in der Stimme: Es besteht kein Zweifel, es ist die Platte in der Mitte. Vielen Dank, verehrter großer genialer Meister, dass Sie mir so bequem als Türöffner gedient haben. Robertson, was ist mit dir? Tja, dein alter Freund Dr. Robertson Davis liegt sauber verschnürt oben in seinem Zelt. Und jetzt kann ich meine Maskerade eigentlich auch ablegen. Eugen! Dr. Robertson Davis hatte sich eine Gummimaske vom Gesicht gezogen und dahinter kam kein geringerer als Eugen Eigen zum Vorschein. Das gibt's doch nicht! Selbstverständlich gibt es das. Sie sehen mich ja direkt vor sich. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich Ihnen diesen Goldschatz überlasse. Reich, berühmt und sorgenlos möchte ich selber werden. Tja, Eigen, was soll ich sagen? Sie sind mir wohl überlegen. Die Einsicht kam spät, aber sie kam dann schließlich mit Macht. Wie ich mich auf diesen Moment gefreut habe. Ja, Sie sind der Sieger. Wohl doch nicht so pfiffig, wie alle immer glauben, was? Jedenfalls nicht so pfiffig wie Sie. Dann wollen wir doch mal die mittlere Steinplatte beiseite schieben. Würden Sie mir die Ehre erweisen, mir behilflich sein? Ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, aber... Friedrichsberg! Du kannst doch nicht diesem Unmenschen einfach so wehrlos den Schatz überlassen. Dann verrate mir mal bitte, lieber Jupp, was ich sonst tun soll. Ja, das wüsste ich auch gerne. Sehen Sie die Waffe in meiner Hand? Ich werde keine Sekunde zögern, davon Gebrauch zu machen. Wenn Sie mir jetzt bitte bei der Steinplatte helfen würden, auch meine Zeit ist begrenzt. Und wie? Friedrichsberg und Eigen machten sich an der mittleren Steinplatte zu schaffen. Kommen Sie mal dazu, helfen Sie uns. Also schoben alle mit vereinten Kräften und wirklich, sie bekamen die Steinplatte beiseite geschoben. Eugen Eigen trat als erster in die gerade eben geöffnete Kammer, schaute sich einen Moment um und kam zurück. Sie haben mich gelenkt, Friedrichsberg. Wie kommen Sie darauf? Das ist die falsche Kammer. Die ist total klein, da ist nichts drin. Sie sind wirklich ein viel zu schlauer Kopf. Das wird dann die falsche Kammer sein. Was? Ich habe die Zehen eben absichtlich falsch zusammengelegt. Das heißt, ich bin in einer der beiden falschen Kammern gewesen? Und kann ich mir da jetzt einen tödlichen Schimmelpilz eingefangen haben? Mindestens. Könnte natürlich auch ein schlimmer Fluch gewesen sein. Werde ich jetzt elendig krepieren? Ja, davon ist auszugehen. Huch, Ihre Haut wird auch schon ganz fahl. Das Gift scheint seine Wirkung zu zeigen. Wenn ich sterbe, dann sollt ihr alle mitgehen. Eigen zielte mit seiner Waffe auf Albrecht Friedrichsberg und dann geschah alles ganz schnell. Sir Lancelot Smith, lang erprobter Abenteurer und für sein biblisches Alter noch unfassbar fit, erkannte in Bruchteilen von Sekunden die lebensgefährliche Situation. Er reagierte wie ein Gepard. Er sprang auf und warf sich auf Eugen Eigen, der in diesem Moment seinen Revolver abfeuerte. Die Kugel traf Sir Lancelot in die Brust, was ihn jedoch nicht daran hinderte, ein Messer zu ziehen und es Eigen in den Bauch zu rammen. Eugen Eigen schaute kurz verdutzt auf, vermutlich abwägend, was nun akut schlimmer sei. Das Gift, der Fluch oder das Messer in seinem Bauch. Über diesen Überlegungen brach er schließlich tot zusammen. Wie Sir Lancelot auch. Um Eigen ist es ja nicht schade. Aber jetzt hat es Sir Lancelot wieder dahin gerafft. Naja, ich bin mir sicher, den treffen wir morgen wieder beim Frühstück. Und wieder sind wir am Ende einer Folge angekommen. schalten Sie morgen wieder ein, wenn es heißen wird. Wie? Das war jetzt alles? Für heute. Bis bald zum spannenden Finale. Weiter geht's mit Folge 24.